Und sie erscheinen alle vor Allah. Dann sagen die Schwachen zu denjenigen, die sich hochmütig verhielten: Wir waren doch eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns nun vor Allahs Strafe etwas nützen? Sie sagen: Wenn Allah uns recht geleitet hätte. Fürwahr hätten auch wir euch recht geleitet. Gleich ist es in Bezug auf uns, ob wir ängstlich sind oder standhaft bleiben. Es gibt für uns kein Entrinnen.